Szene 5. Sieh dir zuerst die Bilder an. Du hast dafür 6 Sekunden Zeit. Das wird wohl nichts mit unserer Radtour heute. Bei dem Regen bestimmt nicht. Da habe ich keine Lust. Und was machen wir dann? Wie wär's mit Kino? Nicht schon wieder. Im Kino war ich erst gestern. Gestern? Alleine? Nee. Mit wem? Mit ein paar Freunden aus meiner Klasse.